oard.de, one every day keeps the doctor away. Moin moin, servus und hallo und willkommen zur neuen One-App-A-Day-Folge an diesem Montag, den 27. Februar. Kommen wir gleich zur App, einer iOS-App, und zwar der App Joy, die Geschenke- und Geburtstags-App. Ich habe sie mal, oder eins vorweg, ja, ich habe sie gestartet, ich habe sie geguckt, was sie kann, und gelesen, was sie kann, aber so wirklich ausprobiert in dem, was sie kann, das habe ich noch nicht. Es ist also eigentlich mehr mal wieder eine Vorstellung und weniger ein Test. Kommen wir erstmal zu den technischen Daten. Gratis-App. Versionsnummer 1.2.8 liegt vor, 73,5 Megabyte groß. Deutsch und Englisch sind nur einige Sprachen, die unterstützt werden. Erfordert mindestens iOS 9.0 oder neuer. Und hat bei 129 Gesamtbewertungen eine durchschnittliche Sternebewertung von 4,5 Sternen. Und ich lese die Beschreibung vor. Versende großartige Geschenke an deine Freunde direkt von deinem iPhone und ohne Angabe einer Lieferadresse. Und so funktioniert die Geschenke-App. Wähle einen Empfänger. Versende Geschenke via Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Tinder oder jeden anderen beliebigen Messenger. Finde eine Geschenkidee. Lasse dich von über 5000 Artikeln inspirieren, ob süßes, saures oder nützliches. Hier findest du das perfekte Geschenk. Drittens, füge eine persönliche Botschaft hinzu. Nimm in der Geschenke-App ein kurzes Video auf oder schreib eine Textnachricht. Mach dein Geschenk zu etwas Besonderem. Viertens, Joyly. Dein Freund empfängt das Geschenk auf dem Smartphone, entweder in der Joyly-App oder in seinem Webbrowser. Bei physischen Produkten gibt er die Lieferadresse an und das Geschenk wird ihm direkt zugeschickt. Features: Joyly dient auch als Geschenkeratgeber, große Geschenke-Auswahl, echte Produkte zum Anfassen, Fashion, Kunst, Food, Gadgets und so weiter. Video- und Textnachrichten. Personalisiere dein Geschenk mit einer individuellen Video- und oder Textnachricht. Beschenke alle deine Freunde. Empfänger müssen kein Joyly-User sein. Jeder kann Geschenke empfangen, ohne sich in die App herunterladen zu müssen. Das ist natürlich schon mal ganz praktisch. Ihr müsst euch übrigens per Facebook einloggen. Das kann man machen. Die Preise sind, ja, wenn man so guckt, sind okay. Es gibt auch so Kategorien unter 10 Euro, über 10 Euro, sowas alles. Das ist ganz witzig, teilweise. Wenn ich die Bewertung durchlese, ist es wohl am selben Tag versendet und das geht alles ganz schnell und so weiter. Manche Leute finden das ein bisschen teuer. Ich finde die Preise so auf den ersten Blick ganz okay. Wie man bezahlt, das habe ich gar nicht herausgefunden. Kreditkarte, PayPal, irgendwie sowas wird es wahrscheinlich sein. Lastschrift vielleicht auch noch, ich weiß es nicht. Die Idee ist witzig. Ich kam noch nicht dazu, das irgendwie auszuprobieren. Und ich glaube nicht, dass ich in den Fall komme, das jemals auszuprobieren. Aber ja, kann man machen. Halten wir das mal so fest. Ich wünsche euch eine gute Woche, sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oard.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.